Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Starte. So, wir sind on air. Nochmal herzlich willkommen zum Mumble-Termin. Liebe Zuschauer von außerhalb, wir zeichnen hier eine Sitzung aus, in dem sich interessierte Piraten, Bürger mit der Landtagsfraktion, genauer gesagt dem Patrick Breyer, darüber unterhalten zum Thema Landesmindestlohngesetz. Alles Weitere, was dazu drum geht, wird der Patrick gleich kurz vorstellen. Und deswegen übergebe ich jetzt auch das Wort an ihn. Ja, hallo nochmal von meiner Seite. Du hattest mich jetzt eingangs gebeten, zunächst mal den Aktstand kurz zu sagen und auch schon, warum wir wie abgestimmt haben über das Gesetz. Also es ist so, dass unsere Koalition aus SPD, Grünen und SSW durch die Landesregierung einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Landesmindestlohns vorgelegt hatten. Jetzt ist es natürlich so, dass wir auf Landesebene keinen richtigen Mindestlohn im Sinne von gilt für alle Arbeitnehmer in Schleswig-Holstein einführen können. Dafür ist ja der Bundesgesetzgeber zuständig. Wir können nur so eine Art, solange bis wir einen bundesrechtlichen Mindestlohn haben, können wir nur so eine Art Krücke hier verabschieden, soweit das Land eben quasi Einfluss auf den Lohn hat. Und das ist eben der Fall, erstens, wenn es selber Menschen beschäftigt, das ist natürlich klar. Ansonsten, wenn es sich um Unternehmen handelt, an denen das Land beteiligt ist. Oder sind jetzt auch einbezogen worden Unternehmen, die überwiegend vom Land bezuschusst werden, die sich also überwiegend aus Landeszuschüssen hier finanzieren. Weil in diesem Bereich, das sind halt die Bereiche, wo das Land jetzt quasi Einfluss nehmen kann und dann eben auch verlangen kann, dass dieser Mindestlohn hier gezahlt wird, auch ohne dass es jetzt gesetzlich als arbeitsrechtliche Maßnahme festgeschrieben werden kann. Ja, und das Gesetz, was beschlossen worden ist, mit der Mehrheit der Abgeordneten der Koalitionsfraktionen, die haben ja eine einstimmige Mehrheit, und auch mit einigen Stimmen aus unserer Fraktion, sieht jetzt eben vor, dass in diesen Fällen, also wo das Land eben an Unternehmen beteiligt ist oder sie bezahlt, sage ich mal, ein Mindestlohn von 9,18 Euro zu zahlen ist. Dann von euch wissen vielleicht, dass es da ganz unterschiedliche Vorgaben gibt, was die Höhe angeht. In Hamburg zum Beispiel meine ich, dass da 8,50 Euro mindestens gezahlt werden muss. Die 9,18 Euro bei uns sind so zustande gekommen, dass man einfach gesagt hat, es soll mindestens so viel gezahlt werden, wie das Land nach Tarifvertrag mindestens zahlen muss. Und zwar haben sie da genommen den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, der hier im Land Schleswig-Holstein gilt. Und der hat halt einfach als erste Eingangsstufe 9,18 Euro. Die hat man dann herangezogen. In diesem Landesmindestlohngesetz gibt es dann eine Verordnungsermächtigung, wonach eben dann künftig auch das Ministerium nach Rücksprache mit bestimmten Gremien den Mindestlohn anpassen kann. Das heißt, es könnte dann auch weiter nach oben ziehen, wenn eben das allgemeine Tarifniveau auch entsprechend ansteigt. Ich habe euch unten in dem Pad erstmal das Gesetz da verlinkt, wobei ich glaube, das ist noch der Gesetzentwurf. Das endgültige Gesetz muss ich nochmal verlinken, das ist nochmal ein bisschen geändert von den Beträgen her. Und ich habe euch so eine Zusammenfassung nochmal verlinkt, wo das beschrieben wird und auch die Debatte nochmal zusammengefasst wird mit Argumente pro und contra. Bei uns war es jetzt so, ich begründe zuerst mal das, wie ich abgestimmt habe, ist natürlich einfacher für mich. Ich hatte dem Gesetz jetzt zugestimmt gehabt, obwohl ich auch einige Punkte kritisch gesehen habe. Ich habe euch das auch nochmal verlinkt unten, das Plenarprotokoll. Kritisch ist natürlich vom Grundansatz her hier dieses Flickenteppichmodell eines Landesmindestlohns überhaupt. Das heißt, dass wir hier Landesgesetze machen und das von Land zu Land verschieden ist. Auch der Höhe nach habe ich den Unterschied zu Hamburg schon betont. Also es sind eigentlich alles Krücken auf dem Weg zu einer ordentlichen bundeseinheitlichen Regelung. Und ich denke, wenn die dann auch kommt, dass man dann diese Landesgesetze auch wieder aufheben muss. Das ist ein Kritik. Ein weiterer Kritikpunkt war sicherlich, dass hier die Höhe einfach per Verordnung festgelegt werden kann. Theoretisch könnte das sogar abgesenkt werden durch Verordnung. Also das ist sicherlich nicht das Gelbe vom Ei. Dann hatte ich noch kritisiert die Höhe, dass diese 9,18 € jetzt nicht als Höhe selbst, sondern wie man die Höhe ermittelt hat. Nämlich, dass man einfach hier dieser Eingangstarifvertrag öffentlicher Dienst genommen hat. Aus meiner Sicht ist dieses Kriterium nicht geeignet, weil das eben ein Betrag ist, der für den öffentlichen Dienst ausgehandelt wird als Eingangsstufe, während ja dieser Landesmindestlohn für alle Unternehmen gelten soll, die zum Beispiel vom Land auch nur bezuschusst werden. Das können soziale Unternehmen sein, das kann alles Mögliche sein. Da immer den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes heranzuziehen, halte ich nicht für wirklich sinnvoll, und das kann, glaube ich, auch kein Vorbild für ein Bundesmindestlohngesetz sein. Trotzdem habe ich im Endeffekt zugestimmt, weil eben wir damit unserem Ziel doch immerhin näher kommen, als Brückentechnologie, sage ich mal, einen bundeseinheitlichen Mindestlohn zu bekommen und das auch von der Höhe her eben dem nahe kommt, was wir im Bundestagswahlprogramm stehen hatten. Habe ich gesagt, das ist definitiv näher an unserem Ziel, als wenn es dieses Gesetz nicht gäbe. Deswegen habe ich zugestimmt. Die Gründe, aus denen andere Kollegen abgelehnt haben, will ich jetzt zwei nennen. Ich habe es euch auch unten nochmal verlinkt, eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten und auch nochmal zu einer Rede von Angelika Baer, die nochmal kurz begründet hat, warum sie ablehnt. Der erste Grund war die Sorge, dass dieser Landesmindestlohn auch auf Integrationsbetriebe für behinderte Menschen Anwendung findet, ohne dass ihre Mittel aber aufgestockt werden, sodass diese Betriebe behinderte Menschen entlassen müssten oder sogar insgesamt zumachen müssen. Vorwurf von CDU und FDP in der Debatte gewesen. Der zweite Grund war, dass die Koalitionsfraktionen sich nicht bereit erklärt haben, diesen Bedenken zumindest auch nochmal nachzugehen und das nochmal im Ausschuss zu beraten. Wir hatten auch beantragt, mal eine mündliche Anhörung aller Beteiligten durchzuführen, was sie auch nicht gemacht haben. Und da waren wir natürlich dann verärgert mit dieser Vorgehensweise, das so durchzuprüfen, statt die Fragen auch zu. Und das kann ich auch nachvollziehen. Allerdings war mir schon bei der damaligen Debatte bekannt und ist jetzt auch bestätigt worden, das findet ihr auch unten im Pad in einer kleinen Anfrage, wo die Landesregierung bestätigt, dass Integrationsbetriebe tatsächlich gar nicht unter dieses Landesmindestlohngesetz fallen, weil die nämlich nicht vom Land, also nach Landesrecht, bezuschusst werden, sondern sich ihre Finanzierung eben nach Bundesrecht, nach Sozialgesetzbuch richtet. Das heißt, die müssen diesen Mindestlohn gar nicht zahlen und deswegen verändert sich für die an dieser Stelle auch nichts. Im Pad ist irgendwo auch zu Recht gefragt worden, soll der Landesmindestlohn nicht auch für die gelten? Definitiv, ganz klar. Nur ist hier halt wieder der Punkt, dass wir als Land eben die Zahlung des Mindestlohns nur dort verlangen können, wo wir Einfluss haben, wo wir also Mittel, sage ich mal, vorenthalten könnten, wenn der nicht gezahlt wird. Und dort, wo sich die Finanzierung von Integrationsbetrieben nach Bundesrecht richtet, haben wir keinen Hebel und können deswegen als Land hier keinen Mindestlohn vorgeben. Ansonsten wäre ich durchaus auch der Meinung gewesen, und das könnt ihr auch im Plenarprotokoll nach, dass selbst wenn es den einen oder anderen Arbeitsplatz kosten sollte, dass trotzdem der Mindestlohn gelten muss, weil es nicht sein kann, so nach dem Motto, lieber Sklave als arbeitslos, habe ich damals im Plenum auch gesagt. Das kann nicht sein. Also im Zweifelsfall lieber weniger Arbeitsplätze und die dann auch so bezahlt, dass man davon leben kann. Ja, soweit erstmal von mir. Das findet mein Beifall teilweise. Gut, vielen Dank. So, dann die zweite Frage, wie angekündigt war, wie habt ihr denn abgestimmt? Und was waren, soweit du das zusammenfassen kannst, die Gründe deiner Kollegen, dem Gesetz entweder zuzustimmen oder nicht zuzustimmen? Vielleicht kurz zusammengefasst. Okay, also das Abstimmungsverhalten findet ihr in diesem unten verlinkten Blogbeitrag Erklärung zur Abstimmung über das Mindestlohngesetz. Und Uli König, Sven Krumbeck und ich haben dem Gesetz zugestimmt. Angelika Bär, Wolfgang Dudda und Torge Schmidt haben es abgelehnt. Und die Gründe für die Ablehnung waren, wie gesagt, meiner Erinnerung nach, ne, der erste Grund war die Befürchtung, dass Integrationsbetriebe ihren Betrieb dicht machen müssen. Insbesondere gab es einen Betrieb in Kappeln, wird auch im Fett angesprochen, der uns per E-Mail auch diese Befürchtung geschickt hatte, dass man zumachen muss, falls dieser Lohn gezahlt werden müsse ohne Ausgleich. Und diese Befürchtung stand da im Raum. Sie ist zwar damals auch schon zurückgewiesen worden und ich habe auch gesagt, dass sie nicht zutrifft, aber auch von CDU und FDP wurde sie als nicht ausgeräumt betrachtet. Und wie gesagt, der zweite Grund war, dass die Koalition halt auch nicht bereit war, das noch zu klären, nochmal eine Anhörung dazu durchzuführen, diese Sorgen auszuräumen für alle. Und zwar deswegen aus politischen Gründen, weil man nämlich unbedingt vom Timing her das jetzt im September unbedingt noch verabschieden musste, einfach aus politischen Gründen. Da hat man da rücksichtslos diese Geschichte durchgeprügelt. Und als Reaktion darauf haben die drei Kollegen dann das Gesetz, den Gesetzentwurf abgelehnt. Ja, vielen Dank. Ja, dazu würde ich fast eine. Ja, dann mach mal. Also ich würde jetzt fast eine Frage daran anschließen wollen. Ich habe ja auch schon in dieses ganze Pad ja auch ausführlich ja auch meine Ressentiments, die ich denen ich doch einigen Integrationsbetrieben entgegensetze, auch schon dort ziemlich klar geäußert. Daher möchte ich nochmal die Frage aufgreifen, habt ihr euch eigentlich schon mal mit wirklichen Integrationsbetrieben auseinandergesetzt? Und gerade das Beispiel Kappeln, ich habe mir diesen Betrieb mal so ein bisschen unter die Lupe genommen und auch von der Argumentationsstrecke her, was die dort alles machen, relativ sehr große Geschäftsfelder, ganz normale GmbH. Ich denke auch, wenn man jetzt in einen Integrationsbetrieb reingeht und jetzt also als Vermittlungshemmnis oder als Integrationsmaßnahmen sieht, dass es sich überwiegend eben um junge Arbeitnehmer handelt oder eben auch um ältere Arbeitnehmer, die nicht unbedingt keinesfalls nicht unbedingt gebildet sein müssen, sondern auch sehr qualifiziert sein können, sehe ich diese ganzen Wettbewerbsverzerrungen als sehr im Vordergrund. Und daher nochmal meine Frage, habt ihr euch eigentlich mal mit dem Thema Integrationsbetriebe wirklich beschäftigt? Vielleicht ist der ein oder andere nämlich gar kein Integrationsbetrieb, sondern tritt ganz normal in Wettbewerb auf mit anderen Marktteilnehmern, mit kleinen Dienstleistungsbetrieben, die von dieser Regelung dann eben ganz einfach eben nicht profitieren. Die sogenannten Integrationsbetriebe kriegen doch Kohle vom Staat. Also warum sollen die nicht genauso gehandelt, mit denen nicht genauso umgegangen werden wie mit normalen Betrieben? So, ich will euch gerade mal vorlesen, was in der Debatte der Wirtschaftsminister zu dem Punkt gesagt hat, weil das, glaube ich, sehr treffend war. Wenn ein Integrationsbetrieb ein Geschäftsmodell macht, wo er seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Behinderung unterhalb der Mindestlohngrenze bezahlt, dann ist das ein Geschäftsmodell für mich, das auf Dauer nicht lebensfähig ist. Das heißt, das entspricht dem, was ich auch meine, dass wenn die Betriebe tatsächlich mit dem Geschäftsmodell arbeiten, wonach sie keinen Mindestlohn zahlen können, dass es aus meiner Sicht nicht schutzwürdig ist und wir uns da nicht erpressen lassen dürfen mit dem Argument, dann können wir die behinderten Menschen nicht beschäftigen. Solche Geschäftsmodelle können wir nicht unterstützen, wenn die nicht in der Lage sind, auch einen Mindestlohn zu tragen. Das kann man natürlich auch anders sehen. Vielleicht sehen das die Kollegen, die dagegen gestimmt haben, anders. Aber ich sehe es definitiv so. Wir haben uns insofern damit beschäftigt, als ja eigentlich bekannt ist, jedenfalls mir bekannt ist, dass diese Integrationsmaßnahmen teilweise ja eigentlich wenig integrativ sind, sondern teilweise die Exklusion auch noch können. Nämlich in dem Moment, wo man eben nicht versucht, behinderte Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren, sondern sie hier in besonderen Einrichtungen quasi zu beschäftigen. Diese Einrichtungen haben natürlich ein Interesse daran, dass sie weiterhin bestehen und haben dementsprechend ja auch im Grunde genommen Interesse an der Exklusion. Denn wenn echte Integration vorgenommen würde, bräuchte man sie nicht mehr. Und insofern ist das durchaus nicht unkritisch zu bewerten, dieses Modell der Integrationstriebe, was ja auch im Grunde darauf beruht, dass diejenigen Betriebe, die selbst behinderten Menschen beschäftigen, eine Abgabe entrichten und sich auf die Weise quasi freikaufen, eben auch von der Integrationsverantwortung. Jetzt ist es so, dass der Bereich Integrationsbetriebe für sich genommen im Bereich Soziales fällt. Und da wäre jetzt mein Kollege Wolfgang Dünner zuständig. Das heißt, ich selber habe mich jetzt mit Integrationsbetrieben selbst noch nicht beschäftigt, wäre dafür auch, wie gesagt, nicht unmittelbar zuständig. Aber die Probleme dieses Integrationsmodells sind natürlich klar und bewusst. Nur muss ich halt hier auch wieder sagen, dass dieses Modell bundesrechtlich geregelt ist im Sozialgesetzbuch und wir da als Landesparlament sozusagen keinen Einfluss drauf haben. Gestatte kurz die Zwischenfrage, wie Wolfgang, der ja im Thema der Sozialkomplex stark involviert ist, weil es ja sein Bereich ist, wie du sagst, wie hatte er abgestimmt? Er hatte den Gesetzentwurf abgelehnt aus den Gründen, die ich genannt habe, dass dadurch behinderte Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren und Verärgerung darüber, dass diesen Fragen nicht mehr nachgegangen werden sollte, aus Gründen war der Zeitdruck da wichtiger als die Klärung. Dann nochmal ganz kurz meine Frage nochmal ergänzen. Vielleicht habe ich es vorhin nicht mitbekommen, weil bei mir irgendwie die Leitung nicht funktionierte. Aber die Kollegen, die dagegen gestimmt haben, haben sich aber nicht mit dem Status der Integrationsbetriebe im Detail beschäftigt, vorher, bevor sie in diese Abstimmung gegangen ist. Richtig? Kannst du das ein bisschen präzisieren, was du meinst mit im Detail beschäftigt? Ich hatte jetzt ja nochmal bin ja dieser Angelegenheit nochmal nachgegangen und Integrationsbetriebe, die müsste man ja mal so ein bisschen Stück für Stück ein wenig mehr unter die Lupe nehmen, was nun wirklich ein Integrationsbetrieb ist und was jemand oder wer im Grunde genommen einfach im Wettbewerb auftritt mit anderen Marktteilnehmern, die keine Integrationsbetriebe sind. Das heißt, wenn Zuschüsse vom Staat auch initiiert werden aus seitens der Länder, sollte man natürlich mal genau hinsehen. Ich habe zum Beispiel auch in Norderstedt, da war auch irgendwo so ein sogenannter Integrationsbetrieb, der zum Beispiel Autowäschen macht und wo dir teurer ist, noch als wenn ich an die Tankstelle gehe. Das sind alles so Punkte, wo ich dann mich dann frage, ob es sich wirklich um einen Integrationsbetrieb handelt. Und deswegen ist es für mich ein wichtiges Thema, dass man das eventuell mal demnächst aufgreift, auch vom Beauftragten, der im Sozialausschuss sitzt, und das mal unter die Lupe nimmt und mal herausfindet, was sind denn eigentlich wirkliche Integrationsbetriebe und was sind im Grunde genommen, ja, ich würde schon sagen, Integrationsbetriebe, die sich subventionieren lassen und zu Lohndumping auf den Markt im Wettbewerb mit anderen Marktteilnehmern treten. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, und in dieser Hinsicht muss man sagen, macht dann dieser Betrieb in Kappeln auch schon recht putzig, ne? Die haben nicht nur eine Vielzahl von geschäftlichen Betätigungsfeldern, sondern auch eine sehr ansehnliche Bilanz. Ja, und dazu habe ich jetzt noch zwei Fragen in Zeilen 80 und 82 formuliert, die sich speziell mit diesem Unternehmen befassen, nämlich mit dem Status dieses Unternehmens. Nach den Erkenntnissen, die Ute hier ins Pad reingeschrieben hat, stellt sich nämlich meiner Meinung nach die berechtigte Frage, ob dieses Unternehmen tatsächlich ein Integrationsunternehmen ist oder ob das, ich erlaube mir das jetzt einfach mal als persönliche Meinung sozusagen, oder ob das wieder so eine Hinterzimmerkungelei ist, um irgendeinem Unternehmen da Vergünstigungen zuzuschustern. Aber kommt ihr damit nicht ein bisschen vom Thema ab? Also unbestritten, wenn einzelne Betriebe hier missbräuchlich Subventionen kassieren, ist das eine Sache, wo man genau hingucken müsste. Aber ich weiß nicht, ob uns heute Abend vielleicht diese Einzelfälle interessieren. Oder unterstellt ihr, dass im Grunde genommen eine Vielzahl, wenn nicht sogar alle Integrationsbetriebe, Subventionen zu Unrecht kassieren? Die letzte Andeutung ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja, die Frage muss gestellt werden nach diesem Beispiel. Darf ich mal eben kurz unterbrechen? Ich habe mir mal die Webseite der Firma angeguckt, ja. Da ist eine Untergesellschaft der Diakonie. Norddeutsche, ja. Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie. Ja, ich will aber jetzt mal kurz moderierend eingreifen. Die Frage ist nicht ganz unberechtigt. Gehen wir jetzt nicht dazu schon mal vom Thema, entfernen wir uns nicht dadurch ein bisschen vom Thema, weil prinzipiell geht es um ein Landesmindestlohnsgesetz. Und es geht nicht darum, ob eventuell die eine oder andere Firma hier zu Unrecht oder zu Recht Subventionsgelder abgreift. Dennoch möchte ich gerne nochmal einen Teil von der Frage von Nordpirats Frage aufgreifen, weil ich habe eine ähnliche Frage auch formuliert. Wie viele Leute, Beschäftigte mit Handicap, sind in diesen Unternehmen beschäftigt und wie viele normale Arbeitskräfte, also sprich, wie ist das Verhältnis? Daran möchte ich dann weiter definieren, wie viele Menschen werden denn überhaupt vom Landesmindestlohngesetz betroffen? Okay, also zuerst will ich nochmal vorab sagen, dass leider dieser Link zum PET und dementsprechend auch zu Utes Fragen jetzt erst gestern rumgeschickt worden ist und ich das deswegen nicht im Vorfeld im Einzelnen vorbereiten konnte. Insbesondere kann ich zu den Integrationsbetrieben nichts sagen, weil das, wie gesagt, auch nicht jetzt mein Bereich ist. Also da würde ich euch wirklich vorschlagen, nochmal mit Wolfgang Kontakt aufzunehmen oder sonst geht das auch über Open Antrag nochmal, wenn ihr da Fragen habt, nochmal nachzufragen. Allerdings, wie gesagt, im Hinterkopf behalten, dass wir als Land da keinen direkten Einfluss drauf haben, weil wir da an der Stelle nur Bundesrecht vollziehen. Jetzt zu der allgemeinen Frage, wie viele Leute erfasst dieses Gesetz eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage, die haben wir mehrmals im Rahmen der Beratung des Gesetzes gestellt. Auch haben wir gefragt, welche Mehrkosten denn dadurch entstehen. Und die überraschende Antwort ist, erstens, man konnte uns nicht sagen, wie viele Menschen erfasst sind. Und zweitens, man ging davon aus, dass dadurch keine erheblichen Mehrkosten entstehen würden, was natürlich auch sehr schwammig ist. Also die einzigen zwei Anwendungsbereiche, wo konkret man sagen kann, dass das Gesetz greift, ist erstens mal im Bereich der Universitäten. Die haben zum Beispiel eben hilfswissenschaftliche Mitarbeiter, die teilweise deutlich unter diesem Landesmindestlohn bisher beschäftigt worden sind. Und der zweite Bereich ist so der Bereich Reinigungskräfte, glaube ich, wo teilweise weniger gezahlt worden ist. Um eine Frage auch noch zu beantworten, die ich auch im PET noch gesehen habe. Dieses Gesetz gilt jetzt nicht für die Kommunen. Das heißt, die Kommunen müssen selbst entscheiden, ob sie es anwenden oder nicht. Der Grund dafür liegt darin, dass wenn wir das verbindlich für die Kommunen auch vorgegeben hätten, hätte das Land die Mehrkosten tragen müssen. Das ist in der Landesverfassung so geregelt und das wäre halt nur möglich gewesen, wenn man vorher genau abgeschätzt hätte, wie viel sonst kosten, wie wollen wir es finanzieren, gegenfinanzieren und so weiter. Und weil man das nicht wollte, hat man dieses Landesmindestlohngesetz jetzt für das Land erlassen und die Kommunen entscheiden quasi selber, ob sie den Mindestlohn zahlen oder nicht. Patrick, ich finde es fantastisch, dass du heute Abend Zeit und Gelegenheit gefunden hast, uns all die Argumente darzulegen, die dich dazu gebracht haben, dafür zu stimmen. Du hattest gerade erwähnt, dass Wolfgang dagegen gestimmt hatte, dass er ja eigentlich in dem Sozialbereich dort am tiefsten involviert ist. Und ich gestehe dir offen, dass ich hinreichend entsetzt bin, dass er heute Abend nicht hier zugegen sein kann oder will, obwohl er darüber Bescheid weiß. Es mag gute Gründe geben, es mag aber auch einer der Gründe für dieses Treffen gewesen sein, ein Abstimmverhalten in Tiefe zu klären, ohne Schuldzuweisung, was dazu geführt hat, dass ich in der Presse lese, dass Piraten gegen den Landesmindestlohn gestimmt haben. Deine ehrenrührigen Versuch, darauf hinzuweisen, Wolfgang Dudder anzusprechen, das ist ja geschehen. Und er weicht dieser Diskussion offensichtlich aus. Finde ich schade. Also, Hans, das kann ich so nicht bestätigen, sondern es ist so, dass Wolfgang gesagt hat von vornherein seit letzter Woche, dass er heute eben diese Ortsbeiratssitzung hat. Er gehört diesem Ortsrat selbst an. Das heißt, er ist selbst kommunalpolitisch aktiv und hat deswegen auch angeboten, dass wir das Mumble heute entweder auf 18 Uhr oder auf 21 Uhr verschieben könnten oder einen ganz anderen Tag. Und wir haben es im Vorfeld besprochen, ob wir das machen wollen oder nicht. Die Verschiebung haben wir uns gegen ausgesprochen, weil um 18 Uhr einige keine Zeit gehabt hätten und um 21 Uhr hätten einige auch wieder einen anderen Termin gehabt. Und es auf einen ganz anderen Tag zu machen, das können wir weiterhin machen. Da ist Wolfgang auch gerne bereit. Also es ist nicht so, dass er sich da drücken will. Nur heute war gerade eine Terminskollision gewesen. Aber wenn ihr möchtet, wird er sicherlich gerne an einem anderen Tag, wo er dann auch Zeit hat, gerne auch nochmal mit euch das diskutieren und darüber sprechen. Was die Medienberichterstattung angeht, ist die echt wirklich grottenfalsch gewesen. Also da hat tatsächlich in den Medien gestanden, wir hätten dagegen gestimmt und das stimmt eben, wie gesagt, nicht, weil drei von uns durchaus auch dafür gestimmt haben und wir haben in unseren Redebeiträgen auch jeweils das begründet. Ich habe auch gleich der DPA dann geschrieben gehabt, dass das überhaupt nicht stimmt, wie sie das Abstimmungsverhalten dargestellt haben, ist leider aber nicht mehr berücksichtigt worden. Man muss dazu auch sagen, dass es im Landtag halt total unüblich ist, dass tatsächlich eine Fraktion frei abstimmt. Das ist, glaube ich, außer bei uns überhaupt nur mal einmal bei einem FDP und einmal bei einem grünen Abgeordneten so gewesen. Von daher sind die Medien, wissen sie auch, glaube ich, nicht so ganz recht, was sie damit anfangen sollen. Also das ist ihnen irgendwie total durch den Lappen gegangen. Aber ich kann verstehen, dass das nach außen hin natürlich ein sehr seltsames Signal gegeben hat. Und wir haben deswegen auch in der darauf folgenden Woche, hätte man auch früher machen können, hier gleich diese Blogbeiträge veröffentlicht, wo dann eben auch nochmal dargestellt worden ist, auch zu dem Thema Wettbewerbsregister, wieso wir das, obwohl wir den Grundansatz begrüßen, ganz oder teilweise die Umsetzung nicht mitgetragen haben. Patrick, ich würde jetzt gerne nochmal in die Sache zurückgehen, und zwar zu deinen Ausführungen von eben, von wegen Mehrkosten, Finanzierung und so weiter. Da tun sich gleich noch eine ganze Menge weiterer Fragezeichen auf, Patrick. Und zwar erstens, wie kann es sein, dass ein Gesetz, das dem Land offensichtlich, also wenn man ein bisschen rechnen kann, ist das ja nicht von der Hand zu weisen, Kosten aufbürdet, praktisch per Dekret als kostenneutral erklärt wird und gleichzeitig die Kommunen von der Nutznießung dieses Gesetz ausgeklammert werden, weil dadurch Mehrkosten entstünden und die vom Land nicht getragen werden wollen. Ich meine, sind Parlamentarier nicht in der Lage, so eklatante Widersprüche selbst zu erkennen? Das würde irgendwie ein sehr merkwürdiges Bild von unserem Landesparlament abgeben. Ja, du musst verstehen, dass die sich dafür nicht interessieren. Gut, Patrick, bitte. Ja, also hast natürlich vollkommen recht. Nordpirat auch völlig klar gewesen, dass es natürlich nicht stimmt, dass es kostenneutral sei. Auf diverses Nachbohren hat dann die Landesregierung auch zumindest im Fall der Universitäten eingeräumt, weil die das nämlich auch selber gesagt haben, dass sie die Mehrkosten nur so auffangen können, dass sie tatsächlich die Zahl der Stellen für Hilfskräfte dann auch reduzieren. Und das heißt, es ist uns klar gewesen, dass da wir nicht den Ansatz für die Universitäten erhöhen im Haushalt, dass dieser Mindestlohn dazu führt, dass weniger Hilfskräfte beschäftigt werden. Nur da komme ich wieder auf das zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Aus meiner Sicht ist es richtig, dass man im Zweifel, wenn man es nicht bezahlen kann, genauso viele Leute zum höheren Lohn zu beschäftigen, dass man im Zweifel weniger, aber dann auch so bezahlte Stellen schafft, dass man davon auch leben kann. Das heißt, das haben wir bewusst in Kauf genommen, dass da einige Hilfsstellen dadurch wegfallen können. Das Problem bleibt, dass die Landesregierung sich geweigert hat oder das nicht gemacht hat, genau zu sagen, wie viele sind betroffen, wie viele fallen weg. Da haben eben die Universitäten dann Schätzungen. Ich weiß jetzt aber von den Zahlen her jetzt nicht mehr, wie viel das gewesen ist. Also so viel war es jetzt auch nicht, weil die ja schon bisher auch einen gewissen Lohn da gezahlt hatten. Ja, und bei den Kommunen, klar wären da auch mehr Kosten angefallen. Das Land spielt das halt immer runter, dass es nicht so viel sei. Aber eine konkrete Nachrechnung gibt es nicht. Es ist auch nicht gesagt worden, wie viele Personen konkret davon betroffen sind. Das ist natürlich auch kritisiert worden von denjenigen, die dann dagegen gestimmt haben. Also man muss halt sehen, dass es politisch gewollt war, das im September unbedingt noch da auf den Weg zu bringen. Da hake ich jetzt nochmal nach. Entschuldigung, Ute. Die Diakonie ist hier in Schleswig-Holstein im sozialen Bereich einschlägig bekannt. hat sehr viel mit den Jobcentern gearbeitet, zum Teil auch mit sehr fragwürdigen Geschichten. Das kann man so öffentlich durchaus sagen. Wenn ich jetzt die Vermutung äußern würde, es handelt sich um ein Lex Diakonie, würde ich da komplett falsch liegen? Ja, wenn ich mich mal einmischen darf. Also das haben wir. Ich würde da gerne von Patrick die Antwort haben, Reinhard. Gut. Kannst du das nochmal begründen, warum du das als Lex Diakonie ansiehst? Ja, im sozialen Bereich gibt es diese Geschichte mit den Beschäftigungsgesellschaften, mit allen möglichen Geschichten, die in den ALG-Bereich, ALG-2-Bereich reinfallen, also SGB-2 und so weiter. Und die Diakonie ist da sehr rührig, weil gibt es also auch sehr konkrete Informationen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel von diesen sogenannten Integrationsbetrieben unter dieses Gesetz fallen. Aber so aus dem Bauch raus würde ich dich gerne fragen, angesichts dieser Geschichte, wäre man da komplett daneben, wenn man vermuten würde, ich drücke mich sehr vorsichtig aus, dass es hierbei um ein spezielles Lex Diakonie handeln könnte? Tja, also ich weiß nicht, inwiefern die Diakonie von diesem Gesetz betroffen ist. Also insoweit, wie sie über SGB-Leistungen bekommen, nicht, weil dieses Gesetz eben, wie gesagt, nur gilt für Unternehmen, die Zuwendungen jetzt aus Landesmitteln, Kraft Landesrechts bekommen. Es könnte sein, dass sie teilweise davon mit betroffen ist, aber das ist mir jetzt nicht bekannt. Also die Bereiche, wo ich es weiß, ist halt zum Beispiel bei den Hochschulen im Schwerpunkt und das wäre natürlich jetzt nicht Lex Diakonie. Ich kann nur allgemein sagen, wo das definiert ist, welche Bereiche betroffen sind und das ist halt im Gesetzentwurf der Paragraph 3, wo ihr seht, wie es definiert ist, eben neben des Landes oder an dem das Land überwiegend beteiligt ist oder die überwiegend vom Land finanziert sind, das allgemein umschrieben. Welche konkreten Betriebe betroffen sind, hat man uns nicht gesagt. Gut, Mute? Ja, nochmal direkt auf Nordbreit, direkt nochmal kurz hinein. Ich denke schon, ein Teil hast du natürlich schon recht, also jetzt, ob das Diakonie sind oder auch andere Beschäftigungsgesellschaften, gerade im Bereich Beschäftigungsgesellschaften, ich weiß es zum Beispiel auch in Ostholstein, da gibt es also sogenannte Schulbegleiter, das sind also die teilweise behinderte Kinder mit begleiten und sie in der Schule mit unterstützen und die speisen sich eben aus den sogenannten Beschäftigungsgesellschaften, die dann meistens dann 1-Euro-Jobber wären, so in dem Dreh, und die dann wiederum letzten Endes von der Bundesagentur für Arbeit und den Jobcentern gemeinsam dann letzten Endes wieder gespeist werden. Und da könnte man natürlich schon dann auf das Land zurückgehen. Der nächste Punkt ist, was mir einfällt, in der, vielleicht ist diese ganze, Patrick, vielleicht hast du auch ein Stück weit recht. Es ist natürlich unschön, dass wir momentan eigentlich auch nicht wissen, um wie viele Personen es sich überhaupt handelt und was das Ganze kostet. Denn der Knackpunkt ist natürlich, man kann sich natürlich mit diesem Landesmindestlohngesetz auch so ein Stück weit wieder entledigen. Wenn ich mir zum Beispiel bei der Freien Hansestadt in Hamburg ansehe, wie viele Betriebe es zwar, die Freie Hansestadt Hamburg hat auch gerade so die lagern ja unglaublich viel aus. Es wird ja outgesourced und gerade zum Beispiel in diesem ganzen Reinigungsbereich oder wenn auch in eigenen Reinigungsbereichen hat man schon längst Subunternehmer, die diesen Job übernehmen. Das heißt, in diesem Falle, wo ich als Land outsource, habe ich mich ja schon wieder fast befreit von dem Landesmindestlohngesetz. Also da gibt's natürlich auch eine Möglichkeit wieder der Makulatur, wenn man so will. Das würde jetzt mir mal so spontan dazu einfallen. Also dazu möchte ich noch sagen, es gibt in Schleswig-Holstein jetzt auch ein Tariftreue- und Vergabegesetz. Und das stellt sicher, dass in dem Moment, wo das Land Leistungen extern vergibt, dass da eben auch entweder der Tarifvertrag Anwendung findet oder wenn es keinen gibt, dann stattdessen ein Mindestlohn in entsprechender Höhe. Also das ist inzwischen bei uns sichergestellt. Ja. Sonst noch mehr Hinweise, Fragen? Ja, ich. Kann man dieses Landesmindestlohngesetz nicht für allgemein verbindlich erklären? Wenn es denn über die Bühne gegangen ist, so wie ich das gelesen habe? Also meines Wissens kannst du nach dem derzeitigen Bundesrecht nur für allgemein verbindlich erklären Tarifverträge und auch die nur für die Branche, für die sie abgeschlossen sind. Ja, das ist richtig. Also beziehungsweise das Land kann das. Ich meinte, dafür ist das Arbeitsministerium zuständig von der Leyen und noch von der Leyen und die kann halt einen Tarifvertrag für allgemein verbindlich erklären. Und das muss über einen Antrag geschehen und ist kein Selbstläufer. Das heißt, das werden die jetzt in Berlin vorbereiten, wenn die große Koalition tatsächlich zustande kommt und ein Mindestlohn flächendeckend bundesweit eingeführt wird. Mit diesem Mechanismus werden die das dann machen, oder? Moment, darf ich, jetzt muss ich mal kurz zweimal. Also das eine ist, wir bewegen uns jetzt von der Landespolitik. Die Fragestellung, ursprüngliche Fragestellung war, hat das Land überhaupt die Möglichkeiten, einen so einen landesweiten gesetzlichen Mindestlohn vorzuschlagen? Ja, weil aktuell versteht man primär darunter, und so ist es halt auch in Bremen, Hamburg, Berlin und jetzt auch in Schleswig-Holstein, dass mehr oder minder das eine Selbsterklärung, ich sage ich mal, der Regierung ist, dass die angegliederten Behörden etc. nur noch mit Leuten zusammenarbeiten, die diesen gesetzlichen Mindestlohn, diesen landesgesetzlichen Mindestlohn dann erfüllen. Das ist so schon mal das zu klären. Das andere, Verständnisfrage. ja, lass mich kurz den zweiten Teil noch erklären und dann können wir eine Verständnisfrage machen. Der zweite Teil war, was bei von der Leyen und Co. ist, das geht jetzt wieder auf die Bundesebene, das ist das Arbeitsministerium im Bund für zuständig und das kann halt, wie gesagt, dann halt auf Antrag einen Mindestlohn für die gesamte Branche als allgemein verbindlich erklären. Ha? Danke dir. Also wenn ich das nochmal kurz zusammenschnüre, Thomas, was du gesagt hast und was Patrick gesagt hat, dann Frage, darf man formulieren, das Landesmindestlohngesetz kann nur die Firmen betreffen, die direkt oder indirekt von der Landesregierung abhängig ist? Also entweder gehört sie der Landesregierung, Behörden, oder aber werden von ihr beauftragt oder aber bekommen Subventionen. Nichts anderes, also eine flächendeckende Mindestlohn im Hotelgewerbe oder bei den Friseuren ist so nicht durchsetzbar, aber immerhin alle die direkt oder indirekt von der Landesregierung abhängen. Kann man das so sagen? Wollte ich Patrick den Vortritt lassen? Ich würde ja sagen. Ja, also das würde ich auch so beschreiben. Also wenn ihr euch den Gesetzentwurf anguckt, dann eben sind erfasst juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts, sofern das Land sie überwiegend finanziert oder über sie die Aufsicht ausübt, dann gewährt das Land Zuwendungen nach der Landeshaushaltsordnung nur, wenn die Empfänger mindestens den Mindestlohn zahlen. Und dann steht noch was drin, dass das Land Leistungserbringungs- und Versorgungsverträgen nach dem Sozialgesetz Zahlung des Mindestlohns vereinbart, soweit dies bundesrechtlich nicht ausgeschlossen ist. Das heißt, es sind, glaube ich, die sogenannten Rahmenverträge, denen soll auch ein Mindestlohn vereinbart werden. Also überall dort, wo das Land quasi es zur Vorbedingung für Leistungen machen kann. Danke dir. Darf ich da im Anschluss noch kurz nachfragen, mit welchem Trick dann die Bundesregierung wirklich verbindlich über alle Branchen das einführen kann, will, um eventuell abzuleiten, ob das auch auf Landesebene gehen kann? Aber das würde zu weit führen, denke ich. Ja, richtig. Ja, einen Trick brauchst du dann nicht. Die Bundesregierung ist ja zuständig sozusagen für Arbeitsvertragsrecht. Und insofern kannst du eben bundesrechtlich für jedes Arbeitsverhältnis vorschreiben, dass mindestens so und so viel gezahlt wird. Schon jetzt gilt ja dieses Boot von Hofer. Das wird ja so gelegt, dass du eben, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht weniger als 70% des üblichen vereinbaren darfst, sonst ist es wucher- und sittenwidrig und nichtig, kannst du auch Nachzahlung verlangen als Arbeitnehmer. Und insofern kann man diese Grenze natürlich rauf in bestimmten Mindestlohn festlegen. Nur ist dafür halt der Bund zuständig und nicht das Land. Ja, ich habe mir mal selber eine Wortmeldung nochmal gegeben. Ich will das auch nochmal erklären. Ja, es ist, der Bund hat natürlich ganz andere Mittel. Der kann das einfach als allgemein verbindlich erklären. Die Umgehungsmöglichkeiten sind halt die sogenannten Werksverträge zum Beispiel. Dann, oder wenn du einen Tarifvertrag wahrscheinlich abschließen wirst, der drunter liegt, weil das die Tarifautonomie gefährdet. So, dann die zweite Sache ist mit diesem allgemeinverbindlich erklären das, von Sachen, das ist wie gesagt eine Funktion, die das, das Ministerium für Arbeit von Ursula von der Leyen ausführen kann, kann den halt allgemeinverbindlich erklären. Und wenn die jetzt an alle Zuschauer nochmal so eine kurze politische Aufklärung, wenn die CDU darüber redet, über den bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn und sagt, wir sind auch für den Mindestlohn, dann meint sie immer genau diesen Mechanismus. Ja, dieser Mechanismus ist allerdings, wie gesagt, wenn man ihn nicht verändern würde, dazu hat die CDU sich nicht committed, sondern nur durch einen Advokattrick sozusagen sich auch auf diese Fahne geschrieben. Wenn man diesen Mechanismus nicht verändert, muss derjenige aktiv selber, muss dann Antrag gestellt werden aus der Branche heraus, das verallgemein verbindlich zu erklären. Das war so eine Sache und dann wollte ich noch ein bisschen Werbung für die Piratenpartei machen, weil wir die Sache ja aufmachen. Vielen Dank, liebe SPD, liebe CDU, dass ihr auch über die Enquete-Kommission für den Bundeslohn, also eine paritätische Kommission, die wir fordern, redet. Finden wir total toll, kommt nämlich aus dem Piratenpartei-Wahlprogramm. Okay, das war nur so mal ein Rande. Also ich würde jetzt gerne mal zu diesem Gesetz zurückkehren und zu seinen Auswirkungen. Patrick, wie sieht das aus? Könnte die Fraktion mit einer kleinen oder sogar großen Anfrage mal eruieren, welche Betriebe genau davon betroffen sind und wie da die Beschäftigungssituationen aussehen? Fragen können wir natürlich. Das Problem ist nur, wir haben schon im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens gefragt und keine Antwort bekommen. Deswegen denke ich, dass sich das jetzt nicht geändert haben wird. Der Punkt ist halt, dass jede Stelle sozusagen im Rahmen ihrer Zuständigkeit dieses Gesetz umsetzen muss. Und wenn wir eine Anfrage an die Landesregierung richten, dann beantwortet das eine zentrale Stelle, vielleicht jetzt in dem Fall das Wirtschaftsministerium. Und die müssen halt auf unsere Anfrage nur das mitteilen, was sie schon wissen. Und infolgedessen können die sich natürlich einfach darauf beziehen, wir haben die Ministerien gefragt und denen ist alle diese Zahlen nicht bekannt. Und ja, deswegen glaube ich nicht, dass da mehr bei rauskommen würde. Vielleicht ein Punkt noch zum Punkt der Paritätische Kommission. Wir haben ja einen Änderungsantrag eingereicht gehabt, der ist ja auch verlinkt in dem Pad. Und da haben wir tatsächlich auch vorgeschlagen, das Verfahren zur Änderung des Mindestlohns anzupassen. Und zwar so, dass eben auch die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände daran beteiligt sind und dass eine Kommission festsetzt den neuen Mindestlohn und nicht etwa die Landesregierung einseitig durch Verordnung. Das ist abgelehnt worden, solche Lohnkommissionen. Du stolperst technisch ein bisschen gerade. Sorry, war das nicht verständlich jetzt? Doch, doch, das war verständlich. Aber du könntest doch immerhin dann kontern, wenn keine Antwort kommt, dass die Landesregierung, die Koalition ein Gesetz verabschiedet hätte, von dem sie nicht sicher sagen kann, welche Auswirkungen auf wie viele Betriebe, auf wie viele Menschen es hätte. Naja, klar, aber das haben wir ja schon in der Debatte, wo das Call verlinkt ist, haben wir ja ausführlich der Landesregierung vorgeworfen und dass sie das so durchzieht, ohne die Auswirkungen wirklich konkret darstellen und abschätzen zu können. Also das ist schon alles umfänglich vorgeworfen worden und die haben es einfach trotzdem durchgezogen. Also da bin ich doch noch ziemlich erschüttert eigentlich, denn ich meine, das sind ja auch Kosten, die letzten Endes ja auch letzten Endes in den nächsten Haushalt mit eingestellt werden müssen. Denn wenn ich dort mehr Kosten habe, muss es da ja kostentechnisch erfasst sein. Deswegen bin ich etwas erstaunt, dass diese nicht da sein sollen. Das kann mir doch eigentlich nicht wirklich jemand erzählen wollen, oder? Ja, die machen es halt einfach so, dass sie keine Mehrkosten einstellen in den Haushalt. Das heißt, dass diejenigen, die eben jetzt mehr bezahlen müssen als bisher, dann entsprechend tatsächlich Stellen abbauen müssen. Also anders können die Universitäten zum Beispiel das jetzt nicht umsetzen. Das heißt also, die Drohung, mit der sie versucht haben zu erpressen, machen sie dann tatsächlich wahr. Das ist politisch gesehen ja schon ein starkes Stück. Ich meine, so gesehen drängt sich mir doch dann irgendwo die Erkenntnis auf, dass unsere Arbeit eigentlich völlig wirkungslos ist, weil sie machen trotzdem, was sie wollen. Hier kommt ja die Erkenntnis kommt ihr jetzt erst? Ja, das ist halt politisch so, ne, dass du unter den Umständen, obwohl die Koalition eine Mehrheit hat, was durchsetzen kannst, möglichst, wenn sie Einsicht zeigen von sich aus. Ansonsten aber manchmal eben auch wenn man was über die Medien spielt, dass die Bevölkerung so stark ist, dass sie sich zeigen müssen. Manchmal auch, dass sie innerhalb der Koalition nicht mehr einig sind, weil die einen oder anderen sich doch drüber aufregen. Manchmal sogar auch, dass die Landesregierung plötzlich gegen etwas aus der Koalition kommt. Gerade der Wirtschaftsminister ist da immer recht zuverlässig, seine eigene Koalition zu kritisieren. Also manchmal gelingt es dann trotzdem der Mehrheit schon, Änderungen durchzuziehen. Aber jetzt bei diesem Landesministergesetz müsst ihr halt sehen, dass das im Grunde genommen in der Woche vor der Bundestagswahl im Ausschuss abgestimmt werden sollte und positiv abgestimmt worden ist. Das heißt, das sollte einfach ganz klar als Wahlkampfmanöver durchgezogen werden, kostet es, was es wolle. Und da konnten wir so viele Anhörungen und weiß ich noch beantragen, was wir wollten. Das war einfach politisch nicht gewollt. Jetzt ist dein Audio also ziemlich, ziemlich kaputt. Also hast du Schwierigkeiten mit der Leitung oder so? Keine Ahnung. Ja, gut. Nein, Hans, das ist, kommt mir nicht jetzt erst. Ich wollte das nochmal ausformulieren. Gut, dann frage ich nochmal was. Patrick, du hast ja gesagt, dieses Landesmindestlohngesetz gilt jetzt nicht für die Kommunen. Ne? Obwohl Richtig. Ich der Meinung bin, dass es unbedingt auch für Kommunen gelten sollte. Es ist ja eher lächerlich, dass das nicht der Fall ist. Was können demzufolge Politiker hier vor Ort im Kreis oder im Stadtrat dafür tun, dass dieses Gesetz auch in Kommunen Anwendung findet? Ja, also wenn wir da, wo wir vertreten sind, können wir eine entsprechende Initiative starten. Das heißt, du könntest zuerst mal eine Anfrage stellen, ob denn sichergestellt ist, dass mindestens so und so gezahlt wird von denjenigen, die jetzt von der Kommune beschäftigt sind oder beauftragt werden oder bezuschusst werden und so weiter. Und wenn da keine klare Antwort kommt, könnte man eben einen Antrag stellen, wo man beantragt, dass eben aufgegeben wird, der Stadt oder dem Kreis Zuwendung nur zu gewähren unter der Voraussetzung sowieso. Und dann werden die sich damit auseinandersetzen, ob das gemacht wird, welche kostenmäßigen Auswirkungen das hätte. Genauso wie bei uns wäre das dann ein Beratungsgegenstand. Also das kann kommunal natürlich angestoßen werden. Ja, da hat man natürlich auch das, Christiane, das Konnexitätsprinzip natürlich jetzt damit ganz geschickt umgangen. Denn im Grunde genommen heißt es ja immer, dass wenn man die Kommunen ausgenommen hat, würde es ja besonders bedeuten, dass was das Land im Grunde genommen anschafft, muss dann letztendlich auch von denen bezahlt werden. Und in diesem Falle, wenn ich die Kommune von vornherein ausgenommen habe, tritt dieses Konnexitätsprinzip natürlich nicht in Kraft. So, und damit ist die Kommune auf sich allein gestellt. Genau so ist es. Ja, das habe ich soweit schon verstanden. Das ist klar, dass die Kommunen damit finanziell dann sozusagen also das selbst finanzieren müssen. Nur finde ich generell, also wir haben jetzt hier ja eine Fraktion im Kreistag, wäre das doch meiner Meinung nach ein sehr sinnvolles Unterfangen, das zumindest zu versuchen. Ja, definitiv. Also ich weise nochmal auf den Antrag hin. Da könnt ihr in alle Fraktionen solche Dinge anstoßen. Ja, okay. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, die Diskussion ist erschöpft. Ich würde jetzt dazu übergehen, dass wir die Sitzung jetzt erstmal offiziell schließen. Wir können uns ja dann noch im Off ein bisschen unterhalten und die Aufnahme, dass wir jetzt die Aufnahme stoppen. Gegenrede? Gut. Entschuldige, das Register, das Wettbewerbsregister gegen Korruption, können wir das vielleicht nur ganz kurz mit aufnehmen in die Aufnahme? Das können wir machen, aber primär gehört es eigentlich, könnten wir dazu eher eine neue Aufnahme machen, würde ich eher vorschlagen, weil das ein anderer Topic ist. Ja, Zustimmung. Und weil das sonst untergeht einfach. Dann würde ich jetzt erstmal diesen Teil beenden, dann können wir das gleich nochmal zum Korruptionsregister gehen. Ja, dann würde ich jetzt sagen, erstmal vielen Dank, Patrick, dass du dich hier den Fragen, der Basis gestellt hast. Und wir wünschen euch noch viel Erfolg in Schleswig-Holstein. Und ja, dann würde ich jetzt einfach mal die Sitzung offiziell um 2013 beenden. Vielen Dank. Und vielen Dank an die Zuhörer außerhalb. Tschüssi. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix. Comics erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.